Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei den Synchronsprecher-Interviews. Wir sind mittlerweile zweistellig und bei Ausgabe Nummer 10. Ich habe wieder einen ganz besonderen Gast und das ist diesmal Thomas Carallos, den ihr unter anderem sicherlich vor allem als deutsche Synchronstimme von Kevin James kennt oder eben als Doug Heffernan aus King of Queens. Hallo Thomas. Hallo, ich grüße dich. Ja, freut mich sehr, dass du zugesagt hast zu diesem Interview. Gerne. Und ich würde mal sagen, wollen wir mal direkt starten, was? Okay, dann starten wir. Dann schieß los. Wie bist du denn zum Synchronsprechen gekommen? Oh, du, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die die meisten Schauspieler erleben. Weißt du, ich war auf der Schauspielschule, war irgendwann fertig, bin ans Theater gekommen, habe jahrelang Theater gespielt, nur Theater gespielt. Und irgendwann sagte mal ein Kollege, du, ich mache zwischendurch mal Synchron, hast du nicht mal Lust mitzukommen? Und dann habe ich gesagt, ja. Okay, warum nicht, mal ausprobieren. Und dann hat man mich mitgeschleppt hier in Hamburg, das war in den Alster-Studios, die es schon lange nicht mehr gibt. Und da wurde dann damals gerade, weißt du, Miami Vice und Knight Rider und diese ganzen Serien aufgenommen. Und da hatte ich dann so meine ersten Anfänge, meine ersten zwei, drei Sätze Rollen. Wie alt warst du denn, als du das erste Mal synchron gesprochen hast? Oh, das war, ich war so relativ alt, sage ich mal, so ungefähr 25. Also spät angefangen mit Synchron. Ja. Na, weil ich, wie gesagt, vorwiegend erstmal nur Theater gespielt habe, ein bisschen gedreht habe. Und Synchron kam eigentlich erst sehr spät auf mich zu, ja. Was fällt dir denn bei dem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Also leicht fällt einem beim Synchron eigentlich wenig. Es macht Spaß, aber Synchron ist eine wirkliche Knüppelarbeit. Weil du musst ja auf 4, 5, 6 Sachen auf einmal achten. Es ist wirklich schwer. Es ist teilweise sehr nervig, weil es eigentlich eine Puzzlearbeit ist. Und du musst ja jeden Laut, jeden Atmer treffen und die Stimmung sofort umsetzen können. Es ist ja oft so, dass du dir den Take anguckst, du hörst den O-Ton, dann läuft er einmal trocken durch, das heißt, du sprichst einmal trocken gegen und dann heißt es schon, Achtung, Rotlichtaufnahme. Und das ist schon manchmal sehr schwer, gerade bei meinem Kevin James, der nun wirklich ganz schöne Zicken macht. Und also bei Gott nicht leicht zu synchronisieren ist. Und der hat mich schon oft zur Verzweiflung gebracht, wo ich dann wirklich nach dem 6., 7., 8. Versuch laut Scheiße geschrien habe. Ne? Okay. Aber er macht Spaß. Er macht einfach Spaß, weil er liegt mir einfach auch. Ne? Sein Humor liegt mir und ich kann sehr gut von ihm abnehmen einfach. Und das ist, er macht Spaß. Ne? Aber es ist Arbeit, es ist wirklich Arbeit. Ich habe mal ein früheres Interview von dir gelesen. Da hattest du die, also Kevin James Rolle in King of Queens und dann hatte er so eine erste große Kinorolle in Hitch und dann hast du erst gezweifelt, ob du ihn überhaupt bekommst. Woran liegt das denn? Ja, das lag daran, das lag an den Amerikanern, also die der Meinung waren, beziehungsweise heute auch noch sind, dass jemand, der einen Star in einer Fernsehserie spricht, noch lange nicht im Kinofilm sprechen muss. Was wir nicht verstehen können, ne? Weil die deutsche Stimme ist die deutsche Stimme und wenn ich jetzt eine andere Stimme höre, auf, was weiß ich, einen meiner Lieblingsschauspieler, dann drehe ich durch, das mag ich überhaupt nicht. Die Amis sehen das nicht so und die haben tatsächlich noch ein Casting verlangt und da war ich sehr sauer, wollte das erst überhaupt nicht machen, habe mich dann überreden lassen, wirklich überreden lassen, weil ich war stinkbeleidigt und dann habe ich es gemacht und habe es dann sehr schnell vergessen und dachte, das klappt sowieso nicht. Und dann haben sie sich tatsächlich für mich entschieden. Ja, zum Glück. Ja. Aber wie gesagt, es war, es ist wirklich so. Und ich höre es immer wieder. Oder denk mal an Russell Crowe. Ja. Der ja X-Stimmen hatte. Also Tommy ja. Fritsch, der für mich auch am besten drauf passt. Und dann gab es aber noch ein, zwei andere. Und das lag nur daran, weil der Crowe bei der Filmfirma gearbeitet hat, bei der Produktion gearbeitet hat und die haben alle ihre Supervisor und jeder Supervisor hat zu entscheiden, die oder die Stimme will ich haben. Und dem einen hat Thomas Fritsch nicht gefallen, dem anderen hat Herr so und so nicht gefallen, ja, und dann hast du auf einmal auf einen Schauspieler zwei oder drei Stimmen. Bei Steve Buscemi ist das zum Beispiel auch so. Ja, richtig, da ist das so und bei Dings hier, bei Johnny Depp war es ja auch so. Aha. So. Da war es ja Nathan, glaube ich. Ja, genau. Ne, und dann ist es der Markus Off gewesen und da gab es auch immer ein Hin und Her und das ist eigentlich ein Unding, das geht nicht. Ne? Nee. Aber die Amis sehen das nicht so ernst, sag ich mal. Also denen ist es nö. Die haben ja auch keine richtige Synchronkultur, so wie es hier in Deutschland ist. Nein, überhaupt nicht, was das hier für einen Stellenwert hat. Also es ist ja selbst für mich so, obwohl ich ja nun wirklich aus diesem Beruf komme, aber auch für mich so, wenn ich auf einmal, was weiß ich, von Human oder sonst wen höre und hat eine andere Stimme, dann drehe ich ab. Dann sage ich auch, nee, da stimmt was nicht. Ja. Gibt es denn vielleicht eine Rolle, die du unbedingt mal sprechen würdest oder was, was du dir gar nicht vorstellen kannst zu sprechen? Oh, das ist auch eine Frage. Es gibt bestimmt sehr viele Rollen, die ich gerne sprechen würde. Jetzt ist ja immer die Frage, welcher Schauspieler ist das? Und die meisten Schauspieler, die bekannt sind, haben ihre Stimmen bereits. Das mit Kevin James war ja zum Beispiel ein Glücksfall. Der Mann war unbekannt, wurde durch King of Queens bekannt, auch bei uns. So, und dann kam der erste Kinofilm und da hatte ich nun halt das Glück, dass es auch geworden bin. Und nur wenn du jetzt heute einen Star hast oder einen bekannten Schauspieler, der hat ja bereits eine feste Stimme. Also ich könnte mir jetzt nicht aussuchen, ich würde jetzt mal gerne den oder den oder den sprechen. Mhm. Ist ja leider nicht so. Und was du dir gar nicht vorstellen kannst zu sprechen? Was ich mir gar nicht vorstellen kann zu sprechen, also ich würde so die absoluten Splatter-Filme würde ich meinen. Also weißt du, so wie damals diese Zombie-Filme und diese Menschenfresser-Scheiße. Ja. Da würde ich einfach sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Und dann verzichte ich auch lieber aufs Geld. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Was ist denn der größte Unterschied zwischen realen Filmen, Serien und eben Zeichentrick und Animes? Der Unterschied, also ich sag mal, bei Realserien oder beziehungsweise Spielfilmen ist es ja so, dass das Lippensynchron natürlich sehr viel genauer sein muss als zum Beispiel bei Zeichentrick. Da ist es oft wichtig, dass du sagst, okay, ich fange richtig an, ich höre richtig auf und natürlich versuche ich die Pausen abzudecken. Aber beim Realfilm ist es so, da siehst du alles, da siehst du jeden Atmer, jeden kleinen Huster, jeden Räusperer, jeden Stotterer. Und das natürlich abzudecken ist extrem schwieriger beim Realfilm als beim Zeichentrick zum Beispiel. Was gefällt dir denn am Synchronsprechen am allermeisten? Dass nachher, wenn die Arbeit fertig ist, was daraus entstanden ist. Ne? Weil, also wie gesagt, wir setzen das ja alles zusammen. Ein Take ist ja, ein Spielfilm hat, sage ich mal, 900 Takes. Und ich muss 900 Takes sprechen, aufnehmen. Ein Take kann ein Satz sein, ein Take kann aber auch auf 6 oder 7 Sätzen plus 3 und 4 Pausen bestehen. Und diese Puzzlearbeit, die wirklich auch sehr nervig und sehr, sehr, sehr, sehr anstrengend sein kann, ist aber einfach toll, wenn du nachher siehst, wie es zusammengesetzt wird und wie es dann klingt, wie das Endergebnis wird. Und das finde ich immer selbst noch erstaunlich, was dabei rauskommt. So. Sprichst du denn lieber alleine oder gemeinsam vor dem Mikrofon? Ja, also am liebsten natürlich mit Partner, ganz klar, weil man kann einfach besser abnehmen. Das ist einfach schöner, wenn du einen Partner neben dir stehen hast. Aber oft ist es so, dass wir natürlich geixt werden, das heißt allein aufgenommen werden, weil das natürlich dann vorwiegend Zeitgründe und dann auch natürlich Geldgründe sind, ne? Also finanzielle Gründe sind. Und oft ist es so, dass ich dann alleine stehe und einen Film sprechen muss, jetzt von Kevin James, und ich nehme alle 800 Takes alleine auf und habe keinen Partner. Und das ist dann schon sehr, sehr schade und auch nicht ganz leicht, weil ich muss immer, wie gesagt, ja dann diese Vortakes mitlesen, was sagt er, in welcher Stimmung war der, dass ich überhaupt irgendwie auch richtig agieren kann. So. Und das macht das eigentlich schwerer, als wenn du jetzt einen Partner hast, der mit dir spricht. Gab es denn bereits ein oder mehrere ganz besondere Erlebnisse, sowohl im Positiven als auch im Negativen? Ach, naja, gut, sagen wir mal im Negativen, es gab schon mal eine Geschichte, da hätte man mich fast rausgeschmissen. Das war aber relativ am Anfang, weil da habe ich vorgesprochen für eine Serie, und zwar, also Springfield Story. Das war eine der ersten großen Endlos-Serien, die liefen, als die Privatsender aufmachten. Und da habe ich dann per Zufall ein Casting mitmachen dürfen und wurde dann auch ausgesucht. Und mich hatte aber keiner gefragt, ja, hast du denn schon mal viel Synchron gemacht? Ich hatte bis dahin immer nur mal Hallo und ja, er ist dort um die Ecke gelaufen, gesagt, das war alles. Und auf einmal hatte ich eine Hauptrolle. Und kam natürlich nicht klar, weil es waren Riesentakes und der Mann war schwer zu sprechen. Und ja, ich glaube, da wollten die mich nach 3-4 Monaten immer noch rausschmeißen. wenn da nicht ein, 2 Regisseure gewesen wären, die einfach sehr geholfen haben und die gesagt haben, hallo, jeder braucht seine Zeit und das klappt schon und tatsächlich irgendwann ist der Knopf aufgegangen und dann lief es tatsächlich. Also ich kann das bei Anfängern sehr gut nachvollziehen, wie die sich fühlen und wie es oft ist, dann auf einmal aus einem Studio, sag ich mal in Anführungsstrichen, rausgeschmissen zu werden, weil man es nicht packt. Aber wie kann man es, wenn man oft auch die Chance nicht kriegt, überhaupt sich irgendwie zu bewähren? No? Aber es ist oft sehr wenig Zeit und die Produktion kostet Geld und es muss alles eingehalten werden. Es ist also heute sehr schwer für Anfänger überhaupt in dieses Metier zu kommen. Wie siehst du denn dann den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Also da hat sich eigentlich für mich insofern relativ wenig getan. Es war, wie es immer war oder wie es ist. Und die Entwicklung ist eigentlich so, dass natürlich die Technik besser geworden ist, ganz klar. Man kann heutzutage oft sagen, die kommen, lass mal, das war alles in Ordnung, wir können das jetzt ein bisschen schieben. Damals war es so, du musstest auf den Punkt synchron sprechen, weil es anders nicht möglich war. Und heute ist es so, durch die Technik, sei es nun Pro Tools oder andere Geschichten, da kannst du eben halt mal die Sprache ein bisschen enger machen, sie etwas schneller ablaufen lassen und es hört sich trotzdem noch normal an. Also du kannst es praktisch, ich sag mal, synchron schneiden, teilweise. Nicht alles, natürlich nicht, also den Großteil musst du selbst machen. Aber es ist dann so, dass du dann oft doch sehr viele Takes einsparen kannst. Ne? Sonst musst du den Take vielleicht 20, 30 Mal machen und durch die Technik ist es heute möglich, dass man sagt, okay, nach dem dritten Mal in Ordnung. Mhm. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan und das ist natürlich für Synchronsprecher schon etwas erleichternd. Was hältst du denn davon, dass man manchmal, um für einen Film das Marketing zu pushen, Prominente vors Mikrofon holt statt professionelle Synchronsprecher? Ja, gut, das ist ein Thema, ja, wo wir uns natürlich alle schon drüber unterhalten haben, teilweise auch aufgeregt haben, weil wer prominent ist, ist nicht unbedingt immer gut. Und ich glaube, das wissen wir ja, da gibt es ja genügend Beispiele, will ich jetzt natürlich nicht nennen, ich möchte mich ja noch nicht irgendwo in die Nesseln setzen, aber ja, ich verstehe es, es ist ein Zugpferd, teilweise, aber es kann auch in die Hose gehen. Ne? Das haben wir ja nun erlebt. Da gibt es, glaube ich, echt viele positive und eben auch viele negative Beispiele. Ja, eben. Also zum Beispiel so ein Harper Kerkeling hat das zum Beispiel in Disney's Frozen, die Eiskönigin, gar nicht so schlecht gemacht. Nein, der hat das hervorragend gemacht. Ja. Aber Harper ist für mich auch nicht nur ein guter Comedian, sondern er ist auch ein guter Schauspieler. Und das unterschätzen die meisten. Ne? Andererseits, wenn man dann... Es eben Leute wie, was weiß ich, sag jetzt einfach mal, also Tommy Gottschalk. Ja. So gut er in seinem Metier ist, er ist aber kein Schauspieler. No? Und wenn er synchronisiert oder wenn er eine Rolle spricht, ja Gott, dann merkst du es eben halt, dass es keine Schauspieler sind. Das ist bei Mike Krüger oder bei anderen Leuten auch so. Und da ist die Frage, muss das sein? Das hast du wahrscheinlich im Kevin James Film der Zoowärter dann miterleben können, ne? Ja, genau, da hatten wir ja auch die Geschichten, dass dann die Tiere natürlich mit den Promis besetzt wurden, obwohl ich sagen muss, die waren ja sehr gut. Ich meine, Jan-Josef Liefer, seine Frau, hervorragend und Mario Barth auf den Affen, das war natürlich spitze, weil das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Das war toll, also da war nicht irgendwo, wo ich jetzt sagen würde, ja, musste das nun sein, überhaupt nicht. Oder Thomas Fritsch, ne, den ich nun wirklich verehre, auf den Gorilla, wirklich hervorragend. Ne? Also ja. Es kann auch gut laufen. Ja, weil du Thomas Gottschall angesprochen hast auch, der spielt ja auch da in dem Film eine kleine Rolle. Genau, der hatte auch eine kleine Rolle drin und wie gesagt, Da frage ich mich immer was... Aber wie gesagt, der ist eben halt kein Schauspieler, das kann man ihm ja auch noch nicht mal verübeln. Gut, man fragt ihn, hallo, willst du? Und er sagt, natürlich sagt er, ja, das würde ich ja auch tun. Aber wie gesagt, man merkt es eben. Ne? Und da muss... dann Thomas Gottschalk oder wie gesagt Mike Krüger oder anderen Leuten, die in ihrem Metier klasse sind, aber wenn man denen eine richtige Sprechrolle gibt, ist doch klar, dass das irgendwo nicht ausreicht. Da muss Kevin James wahrscheinlich dem Thomas so ein bisschen noch einen Gefallen schuldig gewesen sein. Ich weiß es nicht, aber irgendwie war das so. Also mich würde immer interessieren, wie das so dazu kam. Ist irgendwie komisch. Ja, also ich weiß es auch nicht. Ich habe mal so am Rande so ein bisschen mitbekommen, dass eben halt drüber gesprochen haben. Und ich weiß nicht, Kevin James, glaube ich, dachte, es wäre gar nicht mal so unklug, einen deutschen Bekannten in den Film einzustecken, wenn er denn natürlich auch in Deutschland läuft. Ne? Ja. Gut. Hätte auch jemand anders sagen können. Also das ist okay. Ich will mich da lieber nicht weiter Was hältst du denn von Aussagen wie, die Synchronisation ist schlecht oder der Originalton ist sowieso immer besser? Kann man das denn vergleichen? Also ich sag mal so, der Originalton ist sowieso immer besser, stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Wir haben also sehr viele wirklich C-Filme oder ich sag manchmal auch Z-Filme synchronisieren müssen. Die waren so grottoid. Ich meine, da waren die Schauspieler nicht nur schlecht, sondern es war insgesamt einfach schlecht. Und die wurden tatsächlich durch die Synchro aufgewertet. Sowas gibt es auch. Dann gibt es natürlich andere Geschichten, wo du einfach hervorragende Schauspieler hast. Wo man eigentlich sagt, okay, die musst du im Original hören. Ne? Nur so kommt es dann wirklich und echt rüber. Und da ist es sehr, sehr schwer. Also bei einem sehr guten Film dann noch eine sehr gute Synchro hinzulegen, das ist nicht leicht. Ne? Da brauchst du einen hervorragenden Autoren. Da brauchst du, wie gesagt, klasse Sprecher. Haben wir ja sehr viele. Also ich mag auch das Wort Sprecher nicht so gerne. Wir alle sind eigentlich Schauspieler. Ja. Und es gibt natürlich Sprecher beziehungsweise Leute, die sind eben halt im Synchronbereich groß geworden, weil sie da als Kinder schon reinkamen. Aber ich meine, die meisten sind dann eben halt doch Schauspieler. Ne? Ich meine auch, wie zum Beispiel bei Thomas Fritsch. Ne? Und das hört man dann und das merkt man im Spiel auf jeden Fall. Du hörst den Unterschied zwischen einem Sprecher und einem Schauspieler. Das merkt man. Also es ist einfacher, einen schlechten Schauspieler zu synchronisieren, als einen guten Schauspieler? Das kann man auch, das ist eine gute Frage, aber das kannst du so auch wiederum nicht sagen. Im Gegenteil, das kann sehr schwer sein, einen schlechten Schauspieler gut zu synchronisieren, weil du ja versuchen musst, die Scheiße, die er da verzapft, irgendwie zu verbessern. Das ist, wenn einer gut ist, ist es oft einfach so, dass du sagen musst, wow, da ist nicht sehr viel zu machen, nur du musst dann eben versuchen, ebenbürtig zu sein. Also ist auch schwer. Das ist ein ganz, ganz, ganz, ganz schweres Thema, ja. Aber wie gesagt, es gibt einfach sehr, sehr schlechte Filme und sehr schlechte Schauspieler, wo wirklich die deutschen Synchronstimmen den Film und die Schauspieler einfach besser gemacht haben. Ich meine, jetzt denk mal an Steven Seagal oder andere Leute, die absolut keine Schauspieler sind, sondern irgendwelche Action-Haut draufgucken. Hör die dir mal im Original an. Da fliegen dir die Ohren weg, das ist entsetzlich. Und wenn du dann eben halt eine Stimme oder, weißt du, wie Manfred Lehmann oder was weiß ich, der dann eben halt mit seiner Macho-Stimme da wunderbar draufpasst und eigentlich den Schauspieler aufwertet. Ne? Mhm. Und das haben wir ja sehr oft, ne, dass du dann denkst, wenn du Schauspieler im Original hörst, oh Gott, was haben die denn für Stimmen? Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder den Anime oder den Zeichentrickfilm vorher an? Also meistens ja, wenn ich dazu komme. Manchmal ist es ja so, dass man dir überhaupt nichts gibt, weil die dürfen das nicht. Also die sagen nur, pass auf, hier ist eine Serie, da ist eine Rolle, die ist so und so, dann erklären sie kurz, ja, Handlung hier und Typ so, willst du es machen oder nicht? Ja. Es ist also selten, dass man dir jetzt irgendwie Film gibt oder eine DVD gibt, dass du dir das vorher ansehen kannst. Manchmal ja, manchmal nein. Also bei guten und sehr hochwertigen Filmen ist es schon so. Aber halt nicht immer. Oft ist es so, dass du ja eine Verschwiegenheit verpflichtet bist. Ja. Auch unterschreiben musst. Und es ist ja sogar teilweise so, dass man heute in der Synchro Balken, selbst für die Synchronsprecher, Balken hat und dass die Farbe auf einmal weggeht, dass man den Mund überhaupt nicht erkennen kann. Und dann sage ich immer, ja, Herrgott, Leute, wie wollen wir synchronisieren, wenn wir den Mund nicht sehen? Ja. Nur aufgrund dessen, dass man ja irgendwie nicht irgendwas abfilmt oder das ins Internet stellt oder irgendwas verrät. Nur, ich finde es natürlich albern bei Leuten, die halt den Film deutsch machen. Ne? Ja, klar. Wie läuft denn die Arbeit eigentlich genau ab? Also wie ist so die Atmosphäre im Studio? Beim Synchron jetzt speziell? Genau. Oh Gott, ja, was willst du jetzt genau wissen? Ja, ist das mehr so eine ausgelassene Stimmung oder ist das sehr ernst und, sag ich mal... Du, das kommt natürlich auf den Film drauf an. Ne? Also ja. Man hat ja auch teilweise sehr ernste Filme, was ich übrigens auch sehr schön finde und sehr toll finde, ja, auch mal so richtig schön dramatische Filme zu sprechen. konzentriert und dann kommt es natürlich auch auf den Regisseur drauf an, wie arbeitet er mit dir, ne? Wie ist das, wie läuft das, wie versteht man sich untereinander. Es ist ja oft so, dass man sich zwar kennt oder schon mal miteinander gearbeitet hat, aber manchmal kommst du in eine Stadt, sei es jetzt München oder Berlin, und dann stehst du auf einmal vor einem ganz neuen Team. Ja. Und dann ist das Gefühl schon ein bisschen komisch. Dann ist man natürlich aufgeregt, weil man kennt die Leute nicht, man weiß nicht, wie die reagieren. Und ja, also da fängt man wirklich von Null an. Und dann ist es sehr, sehr spannend. Ne? Aber das ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer drauf an, wer ist da, mit wem sprichst du. Und wenn du mit niemandem sprichst, wie das ja oft der Fall ist, weil geixt werden muss, wer ist der Regisseur? Ne? Ja. Wer sitzt da und wer macht Regie? Weil das ist eigentlich, also für mich ist es das A und O. Die Regisseure müssen einfach gut sein und dich aber auch ein bisschen laufen lassen. Es gibt auch genügend, die dich total einengen und nur das, genau das nehmen wollen, was sie sagen und dich dann in so ein Korsett zwängen, und das kann auch nach hinten losgehen. Okay. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Hin und wieder, hin und wieder. Das passiert? Wie sind also, da so die Reaktionen? Ja, es ist so komisch so, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, in den Supermarkt gehst, am Fleischtriesen stehst. Das ist mir jetzt letzte Woche passiert. Echt? Und ich wollte mir jetzt so ein paar Nackensticks zum Grillen holen, weil tolles Wetter, klasse. Ja. Und dann auf einmal, also sagen sie, ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. Und da habe ich schon gedacht, oje, oje. Und dann, ja, und dann hat er natürlich geraten. Und dann habe ich natürlich auch erzählt, ja, ja, klar, ich mache das und dies und die. Ach, und toll und schön. Gab es erstmal Nackensteak mehr, was ich sehr nett fand. Das war natürlich sehr toll. Nein, also das passiert hin und wieder mal, aber auch nicht sehr häufig, weil es ist ja so, dass wir Schauspieler oder Synchronsprecher, wie du uns jetzt auch immer nennen willst, natürlich im normalen Leben eigentlich relativ normal reden auch. Ich meine, wir spielen ja nicht oder wir stellen ja nichts dar. Ich meine, wenn ich zum Beispiel mein Kevin spreche, der ist ja oft immer sehr erregt, dann ist er immer hoch, denn hat er eine piepsige Stimme, so geht ich natürlich im normalen Leben nicht. Ja. Und dann ist es auch oft so, dass man einen dann natürlich nicht erkennt. Ne? Also bis auf irgendwelche Freaks oder Fans, die haben so ein Ohr. Die haben einfach so ein Ohr, dass sie dich erkennen, egal wie du sprichst. Gab es denn schon mal eine Rolle bei dir, in der du dich fehlbesetzt gefühlt hast? Oder gab es mehrere? Und es gab bestimmt auch Rollen, da war ich fehlbesetzt. Da habe ich mich nicht nur so gefühlt, da war ich viel besetzt. Ja. Aber wie gesagt, das lag nicht an mir. Man hat mich ja bestellt oder eine Aufnahmeleiterin oder ein Aufnahmeleiter hat gesagt, du passt auf die Rolle. Und dann haben wir es probiert und der Regisseur sagte, das geht ja gar nicht. Das ist schon ein paar Mal passiert und dann bin ich umbesetzt worden. Ne? Das ist aber, das gehört dazu. Okay. Das gehört dazu. Und da ist man auch nicht beleidigt oder gekränkt, sondern es gibt wirklich ein paar Sachen, wo man einfach sagt, nee, also, nee, entschuldige. Da passt du noch gar nicht drauf. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecher schon den einen oder anderen tollen Film oder vielleicht eine Serie entdeckt, also so als kleinen Geheimtipp? Wo du vielleicht sonst gar nicht drauf gekommen wärst oder so? Nee, so wirklich nicht. So wirklich nicht. Nee. Also jetzt nicht, wo ich sagen würde, oh Leute, müsst ihr sehen. Ja. Ich hatte selbst damals bei King of Queens gesagt, okay, 25 Folgen, dann ist das Ding durch. Ja. Das läuft nicht. Ja. Das läuft nicht, das wird hier nicht ankommen. Ja. Und da lag ich ja voll daneben. Aber total daneben. Also da kannst du mal sehen, man täuscht sich so unheimlich leicht. Ja. Und da bin ich immer vorsichtig, weißt du. Und eben, wie gesagt, du, wenn ich jetzt sage, ja, das ist mein Geschmack und das finde ich gut, das zählt ja nun bei Gott nicht für alle anderen auch. Ne? Ja. Also da bin ich sehr vorsichtig geworden, weil ich eben, wie gesagt, doch sehr häufig daneben lag. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt die Rolle von Kevin James in King of Queens bekommen hast? Gab es da ein Casting oder so? Ja, das war auch so eine Geschichte. Das war nun ganz witzig nebenbei. Ja? Also, die ist ja hier in Hamburg gemacht worden, bei Hamburger Synchron. Ja. Und irgendwann hat mich jemand angerufen, eine Aufnahmeleiterin, die ich sehr gut kannte, und die hat mich einfach vorgeschlagen. Die hat gesagt, du, pass auf, hier ist eine Serie, die heißt King of Queens, und da wollen wir jetzt den Hauptakteur casten. Hättest du Lust, zum Casting zu kommen? Und ich bin nicht so ein Casting-Fan und Freund. Ich meine, man muss manchmal hin, logisch, aber ich hatte da überhaupt keine Lust. Und dann hatte ich gefragt, ja, wer würde denn Okay. So bin ich wirklich zu King of Queens gekommen. Ich wollte da echt nicht hin, ich wollte da nicht hin. Und ich bin nur hingegangen, weil ich Peter Mingus endlich mal wiedersehen konnte, weil wir uns einfach sehr gut verstanden haben oder auch noch verstehen. Und dann bin ich dahin und dann haben wir aufgenommen und dann hinterher, ja komm, jetzt gehen wir mal schön essen und dann habe ich über Gott und die Welt gesprochen, so, dann bin ich nach Haus, hab's total verdrängt, auch vergessen. Ja. Weil das ist immer gut, wenn du ein Casting machst, hoffe nicht, sondern mach es, ja. Schmeiß es aus deinem Kopf erstmal wieder raus. Ja. Ja, und 3 Tage später kam der Anruf. Und, ja, hallo, ja, Carrie hieß die Aufnahmeleiterin. Das passt ja. Auch noch. Und, ja, du bist es geworden. Ich sag, was bin ich geworden? Ja, King of Queens, dich wollen die haben. Und da musste ich erstmal überlegen und es war wirklich so. Und, ach du Scheiße, tatsächlich, ja. Ja, und wir machen erstmal eine Staffel, so, das sind 25, 26 Folgen und dann werden wir ja sehen, ob das ankommt. Eigentlich wirklich per Zufall und freiwillig wäre ich da eigentlich gar nicht hingegangen. Und mit diesem enormen Erfolg der Show in Deutschland hast du überhaupt gar nicht gerechnet? Nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Und ich kann ja auch noch nicht mal sagen, warum, sondern ich fand es am Anfang sogar, King of Queen Fans würden höchstwahrscheinlich sagen, oh Gott, keine Ahnung, aber ich fand es am Anfang sogar ein bisschen daneben und voll übertrieben. Mhm. Und da habe ich gesagt, hallo, das geht vielleicht in Amerika, aber doch nicht hier. Ja, und da bin ich ja nun total eines Besseren gelehrt worden. Was mich natürlich auch freut, weil dadurch haben wir ja nachher im Endresultat 250 Folgen gemacht. Eben. Noch 9 Staffeln und dann ist er eben halt ja auch noch zum kleinen Kinostar. Richtig. Aufgestiegen. Und das ist dann ja noch die andere Geschichte. Also hat ihr gesehen. Hatte die Serie am Anfang gar nicht so zugesagt? Nee, so die ersten 10, 20 Folgen fand ich nicht. So ein paar waren da, das fand ich wieder witzig. Was am Anfang witzig da war, ist, dass ich ihn gerne gesprochen habe. Der hat mir Spaß gemacht. Ja. Er als Schauspieler, ich fand ihn nochmal toll, was er da abzieht. Das hat mich angesteckt und das hat mir einfach Vergnügen gemacht, ihn zu synchronisieren. Das ist wirklich wahr und das ist bis heute so geblieben. Aber so insgesamt von der Serie und vom Inhalt her, da dachte ich nur, na, ich weiß nicht. Anfangs, oder? Ich sag sowas nie wieder. Ich lag ja voll daneben. Ja. Also hat die Serie anfangs erst gar nicht gefallen und später dann hat sie dich so ein bisschen in Bann gezogen, oder? Ja, doch, dann, du, man ist da ja auch selbst so ein bisschen reingewachsen. Ja. Und dann wurden, es gibt immer ein paar Folgen, wo man sagt, naja, die sind nicht so doll. Na klar, gibt's überall. Die hat man immer. Und dann gibt's wieder Folgen, die einfach wirklich saukomisch sind. Ne? Ja. Und dann habe ich es auch gemocht. Aber es, ich sag mal, von den 250 Folgen gab es bestimmt 100, die ich nicht so toll fand. Ja. Aber das ist einfach Geschmackssache. Richtig. Wie waren denn so die Arbeiten an der Serie? Habt ihr oft gemeinsam vor dem Mikrofon gestanden? Ja, also ich sag mal, Doug, Carrie, Arthur. Genau, da gab es noch nicht diese Xerei, weil wir insgesamt irgendwie, hat das mit der Zeit immer hingehauen. Also Carrie, die Christine Pappert und Arthur, der Ecky Dux, wir waren eigentlich fast immer zusammen. Und teilweise kam dann eben noch Deacon dazu, ne, der Charles Reddinghaus oder Spencer, Jens Wawraschek. Und das war dann natürlich toll, wenn wir denn da zu viert oder zu sechst am Mikrofon standen. Das hat dann Spaß gemacht. Und ich denke, das merkst du auch. Also gerade bei der Comedy ist es doch sehr wichtig, wenn du auch vom Partner abnehmen kannst. Gerade bei King of Queens, wenn man das sieht, wenn Doug und Carrie mal wieder richtig in Rage sind und sich streiten, das genau, macht ja gerade auch irgendwo den Reiz aus, diese teils abgedrehten Streitsituationen, die sie da haben. Eben, absolut. Und dann eben halt auch noch mit Arthur dabei. Und da haben wir 3 einen Höllenspaß gehabt. Ne? Das glaube ich. Das war schon richtig toll. Das glaube ich. Nein, da hatten wir noch das Glück, also hin und wieder ist es immer mal passiert, dass einer von uns nicht konnte oder auch mal 2 nicht und er wurde auch geixt. Ja. Ne, weil die gerade, was weiß ich, ein Theaterengagement hatten oder auf Tournee waren oder im anderen Synchronstudio was hatten. Deshalb wird ja eben halt geixt oder muss auch geixt werden, weil es eben nicht anders möglich ist. Aber zu, ich sag mal, zu 80% waren wir immer zusammen. Und ich denke schon, dass man das auch merkt. Im Bonusmaterial zu den DVDs und Blu-Rays wird auch ein kleiner Blick auf die Synchronisation geworfen. Hierbei aber nur auf Eckhard Dux und ja, warum seid ihr, also Christine oder du, nicht mal zu sehen oder zu hören gewesen? Wusstet ihr davon vielleicht gar nicht? Doch, wir wurden informiert, wir konnten nicht. Ach, schade. Das war das Problem. Ich war, glaube ich, gerade gerade auf Tournee mit irgendeiner Geschichte. Nee, ich hatte gedreht. Ich hatte irgendwie gedreht und war gar nicht in Hamburg. Und die konnten den Termin nicht mehr anders legen. Und deshalb mussten sie eben halt auf uns verzichten. Ne? Mhm. Ja, ich fand den Beitrag trotzdem relativ gelungen, weil es wird eigentlich immer sehr wenig eigentlich auf die Synchronisation eingegangen. Viele sehen das einfach als selbstverständlich und können so eine. Das ist ja auch sehr schade, oder dass zum Beispiel, dass die Namen nicht mehr im Abspann stehen. Das war ja früher mal so üblich, auch im Kino. Ja. Da standen tatsächlich in Klammern hinterher auch noch die deutschen Sprecher bzw. Schauspieler. Und das finde ich schade, dass man sich das abgewöhnt hat, sag ich mal, weil es ist ja schon. Auf jeden Fall. Das finde ich schade. Und ich glaube, der einzige Sender, der das noch fast regelmäßig macht, ist entweder ZDF Neo oder Arte. Ne? Mhm. Die machen es wenigstens noch bei den Hauptrollen. Mhm. Und das finde ich auch sehr schön, weil manchmal möchte man das auch gerne wissen, hey, wer hat den oder die gesprochen, das war richtig toll. Und das finde ich leider ein bisschen, ja, da werden wir so ein bisschen untergebuttert, sag ich mal, die Synchronbranche. Ne? Ich muss auch sagen, dass ich im Vergleich zum Original die deutsche Synchro von King of Queens wirklich nochmal einen Tacken besser finde, auf jeden Fall. Also das macht... Das hat mein Hund schon öfter gesagt. Das macht das ist ganz witzig. Und Kevin, ich habe ja Kevin getroffen, das erste Mal bei Hitch. Ja. In der Premiere in Berlin. Und da hat er zu mir gesagt, das ist wirklich kein Witz, ich finde es in Deutsch besser. Ja, auf jeden Fall. Und nein, aber das haben wir auch schon so von anderen gehört. Das ist dann natürlich. Ich meine, hast du mal Carrie Stimme im Original gehört? Ja, na klar. Also, aua, aua. Und da finde ich, Christine ist natürlich also hervorragend. Ne? Ja, finde ich auch. Einfach klasse. Und Arthur sowieso. Also eigentlich haben sie ja alle gepasst. Eigentlich wirklich, haben sie alle gepasst. Und wirklich perfekt. Das ist in meinen Augen eine wirklich sehr hervorragende Synchro. Und ich bin ein riesen King of Queens Fan, also seit die Show eigentlich angelaufen ist. Und das hat so eine hohe Qualität. Und ich habe die Folgen auch, ich sag mal, ich habe jede Folge sicherlich 3-4 Mal gesehen. Von daher kann ich das auf jeden Fall einschätzen. Und es ist wirklich hervorragend. Ich gucke es auch nur auf Deutsch dann, weil ich habe es teilweise auch mal im O-Ton probiert. Aber mir hat das einfach auf Deutsch noch mehr viel Spaß gemacht. Und der Humor kommt doch einfach auch gut rüber. Also der Witz so daran, das macht... Ja, das ist natürlich auch so schön. Das lag natürlich auch an den Autoren, beziehungsweise auch am Regisseur. Dass der dann natürlich auch es gab ja genügend Gags, die du eigentlich gar nicht umsetzen konntest. Direkt übersetzen, oder? Ins Deutsche. Und da hat er sich einfach halt unwahrscheinlich tolle Sachen einfallen lassen. Ne? Ja. Und wir waren ja auch oft am Mikro und da haben dann auch gemeinsam überlegt und da sind eben halt auch ein paar Schoten rausgekommen, aber das passte. Ne? Ach so, okay, dann dürftest du quasi auch selber mal so einen Witz reinwerfen, den man vielleicht hätte nicht... Ja. No, und dann auf einmal, Mensch, wie wär das, wenn wir das so und so machen und so sagen und dann haben wir es probiert und der Regisseur sagt, hey, klasse, ja, super, nehmen wir. Ach, das war schon toll, ja. Ich kann mich nur an eine einzige Stelle erinnern, die in meinen Augen nicht synchron war. Das war, wo Kevin James einmal ganz laut ruft, halt die Klappe. Das wirkt irgendwie, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber das wirkt nicht ganz so synchron. Kannst du dich wahrscheinlich nicht dran erinnern, ne? Da gab es aber etliche Stellen, die nicht synchron waren, logischerweise. Ja. Weil es ist ja so, dass du nicht jeden, im Synchron habe ich ja die Labiale. Ja. So. Und ein Labial ist zum Beispiel ein B, ein M, also mit geschlossenem Mund zum Beispiel, Halblabiale ist ein F und ein W. Und dann geht das eben halt nach Lippenbewegung. Und manchmal hat es nicht hingehauen, einfach weil der Text wichtiger war. Weil die Aussage wichtiger war. Und da sagst du dann, okay, scheiß drauf, dann ist das jetzt etwas asynchron, aber der Gag ist gut. Ja, das ist auch wichtig. No? Die Pointe ist gut. Und das ist in dem Moment wichtiger. Und deshalb ist es hin und wieder mal so gewesen, wo man das eben halt nicht synchron hinbekommen hat. No? Man hätte das hinbekommen, aber dann eben halt mit schlechten Texten. Und dann sagt man lieber, okay, dann macht man ein halbes Auge zu und lass es mal ein bisschen wackelig aussehen. Auf jeden Fall. Und oft ist es dann ja so schnell, dass man das eigentlich gar nicht wirklich mitbekommt, wenn man nicht gerade drauf achtet. Als dann bekannt wurde, dass nach 9 Staffeln Schluss ist, wie hast du das dann gemeinsam mit deinen Kollegen erlebt? Insofern ganz positiv, weil wir alle gesagt haben, es ist gut. Noch mehr würde es kaputt machen. Ja. Weil es ging ja auch ein bisschen die Ideen aus. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ne? Na, es wurde zum Beispiel... Kevin selbst sagte auch, es war die Luft raus. Wir hatten unseren Höhepunkt und ja. Es ist gut, jetzt aufzuhören, wo noch alle sagen, wow, ist einfach geil, macht genau. Spaß. Als wenn man das jetzt hinplätschern lässt und irgendwann sagt, oh Gott, die Storys werden ja immer schlimmer. Ne? Die 9. Staffel fand ich zum Beispiel, die war mit ihren 13 Episoden nochmal ein richtiges Highlight. Also jede Episode war irgendwie eine richtig gute Episode. Also, aber da haben sie halt auch drauf hingearbeitet. Ne? Ja. Sie haben auch wirklich auf den Schluss drauf hingearbeitet. Der dann ja auch echt teilweise dramatisch wurde. Da wurde es ja auch teilweise echt traurig und... Ja, also wirklich, also dann wurde es tatsächlich eine Komödie. Ne? Und eine Komödie hat ja durchaus ernste Hintergründe und kann auch sehr dramatisch sein. Und das war da auch, das also fand ich sehr toll. Abgesehen davon, dass die Leute das auch sehr gut spielen konnten. Ne? Also ja. Kevin ist ja auch wirklich ein guter Schauspieler. Ja, auf jeden Fall. Nein, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Oder Duck, wenn einer von den dreien nicht mehr da ist, das funktioniert nicht. Läuft es nicht mehr. Und ich denke, das war auch ein Hauptgrund mit. Ich sag mal, man sieht ja jetzt auch. Also schade ist, weil es war mal angedacht, einen Kinofilm zu machen. Ja, das habe ich auch gehört. Dass sie den nicht gemacht haben, das ist schade. Was meinst du denn vom Serienende? Ist das perfekt gewählt? Ich meine, wo am Ende Duck und Carrie da sind mit ihren Zwillingen und Arthur kommt rein und sagt, das hat doch nicht sein sollen. Ja, das fand ich eigentlich sehr gut. Das war gut gewählt, oder? Ja, absolut, absolut. Weißt du, das ist dann auch der Serie gerecht geworden, ja. Ne, der Schluss. Ja, fand ich auch. Das ist das Tolle daran, das fand ich spitze. Und wie gesagt, irgendwo schade, ein Kinofilm hätte es nochmal gebracht, aber der hätte dann auch wirklich spätestens ein halbes Jahr später kommen müssen. Mhm. Leider nicht, sonst ist es ja fast bei jeder Serie, macht man das ja heute, ne? Dass die mit dem Kinofilm nochmal rauskommen und da leider nicht. Aber er ist ja dabei, das hast du ja gehört, denke ich, wieder eine neue Serie zu machen, eine Fernsehserie. Ne? Das habe ich auch schon mitbekommen, ja. Aber ist jetzt noch recht wenig zu bekannt, ne? Bitte? Ist ja auch noch recht wenig Informationen so dazu. Ja, sehr, sehr, das halten die noch sehr rar gesät. Die wollen erstmal, glaube ich, ja nur 10 Folgen machen und dann sehen, wie es ankommt und dann entscheidet sich das erst, ob es weitergedreht wird und dann wiederum dauert das ja locker nochmal 2-3 Jahre, bis es hier nach Deutschland kommt. Ich finde das beste Beispiel, wo man sieht, dass die eine Serie wirklich kaputt machen, ist bei Two and a Half Men. Ja. Das drehen die ja immer noch weiter, obwohl der Hauptcharakter eigentlich schon gar nicht mehr da ist und das sind ja jetzt mittlerweile 13 Staffeln und es wird immer bescheuerter und immer ein Charakter weniger, der keinen Bock mehr auf die Serie hat und das ist dann die Gefahr, ne? Das macht die Serie einfach kaputt dann im Nachhinein. Absolut, absolut, dann ist es vorbei, ne? Und alles läuft irgendwann aus. Richtig. Ne? Und die haben damals, wie gesagt, es war genau zur richtigen Zeit. Ne? Auch wenn man traurig war teilweise, aber es war zur richtigen Zeit. Mhm. Kevin James hast du ja persönlich gesprochen. Wie war denn dieses Erlebnis für dich? Oder hast du persönlich getroffen, besser gesagt? Ja. Ah, okay, das ging von Kevin aus, die Initiative? Ja, Hotel, der Zufall, King of Queens gesehen, auf Deutsch. Ach so. Ja, und da hat... Das ist ja interessant. Was ist das? Wer ist das? Den möchte ich gerne kennenlernen. Daraufhin hat mich Sony BMG angerufen und haben gesagt, du pass auf, kannst du bitte nach Berlin kommen? Kevin James möchte dich kennenlernen. Und da habe ich erstmal gedacht, jetzt ist er aber wirklich einer, der mich ganz schlecht verscheißert. Aber richtig total verscheißert. Okay. Und ich habe wirklich, das ist kein Witz, ich habe nachher aufgelegt. Echt? Ich habe die Dame nicht für ernst genommen. Ich habe gedacht, da will mich jemand verscheißern. Das gibt's ja nicht. Und dann beim zweiten Mal nachher, jetzt hören Sie mal, und bitte nicht auflegen, hören Sie mal zu, das ist so. So, und dann habe ich erst begriffen, oh Scheiße, das ist ja tatsächlich ernst. Da habe ich mich erstmal entschuldigt. Nein, und dann bin ich hin, und zwar nachts um 12 oder so bin ich dahin bestellt worden, weil dabei erst die große Preview und so weiter, da war keine Karte mehr da und. Das ging sehr schnell. Ich glaube, er hat das so anderthalb Tage vor der Premiere oder so bekannt gegeben. Und dann bin ich nachts noch in den Zug gestiegen und dahin gefahren, um ihn dann um 2 Uhr morgens zu treffen. Okay. Und das war ganz witzig, zumal dann an dem Abend eben halt auch Will Smith und Eva Mendes, und die waren ja alle da. Ja. Und die haben mich dann da reingeholt. Ne? Und also Kevin kam sofort auf mich zu, hat mich umarmt. Und so, als ob wir uns kennen. Hey, und da war ich natürlich erstmal ganz erstaunt und auch baff und unheimlich nett und kumpelhaft, also ganz locker. Ja. Und dann haben wir uns halt ein paar Minuten unterhalten. Dann hat sich mir noch Will Smith vorgestellt. Okay. So, ganz toll. Und Eva Mendes dann. Und dann war natürlich noch der Sussman da, der auch King of Queens produziert hat, der Produzent. Und alle unheimlich nett. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte. Waren das jetzt 6, 7, 8 oder 10 Minuten? Und dann bin ich dann nachher wieder raus. Aber es war sehr, sehr nett. Und dann haben wir uns eben eigentlich bei jeder großen Premiere hier in Deutschland wieder getroffen. Und das letzte Mal war es eben halt beim Zoo-Theater. Ach, da hast du Kevin wieder gesehen, oder? Ja, da bin ich dann, durfte ich mit über den roten Teppich latschen mit ihm zusammen. Das ist ja witzig. Ja, das ist wirklich witzig, weil ich immer dachte, was soll ich hier? Ja, und wenn er selber sagt, er will unbedingt seine deutsche Stimme mal sehen und Naja, das war also sehr toll, und deshalb habe ich es ja auch nicht glauben wollen. Weil ja, deshalb habe ich das ja auch, es ist ja auch ungewöhnlich. Ich meine, es ist ja auch ungewöhnlich, gerade wir haben ja schon anfangs darüber gesprochen, dass die Amerikaner gar keine richtige Synchronkultur haben, das ja gar nicht verstehen teilweise. Eben. Ja, es war schon sehr witzig. Guck mal, und jetzt, ich weiß nicht, haben wir uns 4 oder 5 Mal inzwischen gesehen. Das ist ja auch echt eine interessante Geschichte, muss ich sagen, die ich dir da entlockt habe. Momentan ist es ja eher ruhig um ihn, obwohl er direkt nach King of Queens direkt auf die Kinoleinwand losgelassen wurde. Was hältst du denn von seinen Werken wie Der Kaufhauskopf, Der Zoowärter oder Das Schwergewicht? Was ich besser finde? Naja, also was du davon so generell hältst, diesen Weg, den er einschlägt. Ja, also teilweise, also Hitch war klasse, es war eine super Komödie, es war eine super Rolle, die er hatte, ganz toller Film, ist für mich immer noch Nummer 1. Ja. Kaufhauskopf fand ich ein bisschen, naja. Stirb langsam im Kaufhaus, ne? Ja, ist also nicht so mein Ding gewesen. Aber die machen jetzt einen zweiten Teil. Wieder ganz witzig. Die machen einen zweiten Teil vom Kaufhauskopf. Ja, richtig. Da. Das finde ich ein bisschen unnötig. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, ausgerechnet den Film. Ja. Aber okay, ja. Wenn die wollen. Also Chuck und Larry fand ich witzig mit Adam Sandler, ne? Sehr gut, die beiden Schwulen gespielt haben. Ja. Und zuletzt hat mir noch der Zoowärter gefallen, obwohl es ja mehr oder weniger auch ein Sonntagsfamilienfilm ist. Richtig. Mal. Ja. Ne? So ein bisschen mit Liebe, aber eben halt auch ein bisschen sehr viel Komik und der natürlich sehr für Kinder geeignet. Fand ich ganz witzig, weil das mit den Tieren einfach toll umgesetzt war. Ne? Ja. Schwergewicht hat mir bedingt gefallen. Okay. Aber manchmal habe ich einfach das Gefühl, es ist ein bisschen zu viel Klamauk, zu viel Slapstick drin. Ja. Weil er kann mehr und das tut mir dann so ein bisschen weh, weil der Mann hat richtig Potenzial, er ist wirklich ein guter Schauspieler und manchmal denke ich, hab doch mal den Mut, einen etwas besseren Film zu machen. Also außer in Dickste Freunde macht er ja ausschließlich wirklich reine Komödien. Also meinst ja. du, es stände ihm mal eine richtig ernste Rolle zu Gesicht? Du, 100% sehr gut, aber da sage ich dir ganz ehrlich, die Fans wollen ihn nicht so sehen. Mhm. Die wollen ihn ja komisch sehen, die wollen ja über ihn lachen. Und ich denke, da steckt er auch in so einem Zwiespalt drin. So. Ja. Weil er ist in einer Schublade. Er ist absolut, er ist der komische Dicke. Und das hat er zu bleiben. Mhm. Das hat er zu bleiben. Und ich meine, wenn du mal dran denkst, selbst im Kaufhauskorb bei Chuck und Larry oder auch im Schwergewicht, er hat ja immer ernste Szenen auch. Das finde ich auch gut. No? Wo er denn wirklich, wo es wirklich ja. Bei Chuck and Larry, wo seine Frau gestorben war. Genau, und genau. Sich die Kleider ansieht, mit den Kleidern spricht und genau. Richtig toll. Das kann er toll. Er kann hervorragend spielen, ja. Ernst spielen. Und das hat mir auch verdammt viel Spaß gemacht, weißt du, mal die ganz ja. andere Seite zu sehen. Ja. Und ja, er kann es, aber wie gesagt, du, die meisten Leute wollen ihn eben nicht so sehen. Ne? Aber trotzdem hast du recht. Ich denke, er kann so einen goldenen Mittelweg mal finden. Mhm. Bei den Filmen. Ne? Also nicht nur Klamauk oder nicht nur, naja, sondern ein bisschen mehr Niveau wäre auch mal ganz gut. Ja, Adam Sandler ist ja sein bester Kumpel, von daher kann das manchmal schwierig werden. Gar nicht möglich, ich weiß. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Wie man zum Beispiel in, also Kindsköpfe 1 fand ich zum Beispiel noch eigentlich relativ lustig, aber Kindsköpfe 2 war dann sehr unterdeckt. Das ging schon sehr tief. Das ging schon, ja. Mhm. Ja, habe ich auch gedacht. Und wir alle auch in der Grundschule haben gesagt, naja, das ist ja nun... Richtig. Ich hatte da auch wirklich überhaupt keinen Spaß. Vor allem mit diesem Rülps, Furz oder so, den die da irgendwie 5-mal gebracht haben, der überhaupt beim ersten Mal schon nicht lustig war, ne? Und den haben sie dann echt total ausgeschlachtet. Das war echt, war nicht alles gut dann. Nee. Und also wie gesagt, ich bin sowieso also überhaupt kein Kindsköpfe-Fan. Also ich fand beide Filme nicht toll. Ja. Und wo ich gesagt habe, das war seiner Karriere nun bei Gott nicht einträglich, auf keinen Fall. Ja, so ein Adam Sandler schafft das ja zum Beispiel auch ernste Filme zu machen, teilweise. Ja. Ich weiß nicht, ob das Funny People zum Beispiel oder Punch Drunk Love. Ja. Und das müsste er auch mal probieren. Oder wenigstens mal, weißt du, so halb und halb sich da irgendwie so ein bisschen reinschlängeln. Ja. Ne? Also ich hoffe, dass er das irgendwann tut. Und wie gesagt, du hast ja recht, jetzt im Moment ist es ja lange still um ihn, obwohl es ja zwei Filme, er hat ja noch zwei Filme gedreht. Ja. Im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren und mich wundert das auch, dass bis jetzt keiner auftaucht davon. Mhm. Einer wiederum mit Adam Sandler und einer, da ist er, glaube ich, wieder Solo gewesen. Und ich verstehe das nicht. Na gut, denk an Verbraten und Verkauft. Der ist nie in die Kinos gekommen. Mhm. Kann sein. Reynolds, ne, und Juliette Lewis. Mhm. Ein sehr guter Film, eine sehr gute schwarze Komödie. Mit Ray Romano. Ja, genau. Der war ja auch bei King of Queens teilweise. Der ist total unterschätzt. Und das finde ich so schade. Das ist ein wirklich guter Film. Eine wirklich schwarze Krimikomödie, die auch wirklich harte Seiten hat. Dann hast du ja jetzt doch einen Geheimtipp. Ja, richtig, du, das ist mir gar nicht eingefallen. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, dann werde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Der Verkauft ist ein dämlicher Titel. Ja, der heißt den, glaube ich, im Original Grilled? Grilled? Genau, Grilled. Ja? Ja, weil es sich eben halt um zwei Fleischverkäufer dreht. Okay. Aber saukomisch, wirklich komisch gemacht, toll gespielt und halt auch eine Story, wo man sagt, ja, macht Spaß. Ne? Mhm. Und tolle Schauspieler, also wie gesagt, Juliette Lewis da in dem Film, klasse. Mhm. Was machst du denn neben dem Beruf am liebsten? Neben dem Beruf, du meinst jetzt so privat, hobbymäßig oder genau. sowas? Genau. Also da bin ich eigentlich relativ langweilig, weil ich bin ein Kerl, der gerne an die See fährt, der gerne spazieren geht, der gerne Rad fährt, der gerne Bücher liest. Wo ich nun wirklich sehr wenig Zeit finde. Das war es eigentlich schon. Da gibt es eigentlich gar nichts zu erzählen. Ganz langweilig. Und du hast ja auch ein eigenes Tonstudio. Ja. Wie kam es denn dazu? Oh, ja, das ist auch so eine Geschichte. Wir haben damals für ein Studio in Hamburg gearbeitet, das hieß Planet Rave. Die haben unwahrscheinlich viele Serien und Spielfilme gemacht, ging dann irgendwann pleite. Aber jetzt nicht, weil sie wirklich pleite gingen, sondern, naja, das wurde irgendwie pleite gemacht oder sie haben sich selbst pleite gemacht mit Absicht. Also so hatte ich das Gefühl. Und dann gab es natürlich noch ein paar Kunden, die noch laufende Projekte hatten. Und da habe ich mit einem Tonmann zusammen gesagt, du pass mal auf, wie ist es denn, wir sagen, wir übernehmen das, wir bauen schnell eine Studio zusammen, zack, zack, und übernehmen die Aufträge. Und das klappte bei zwei Kunden. Die haben gesagt, oh ja, Gott sei Dank, Mensch, wir hätten ja sonst wer weiß wohin müssen und ihr kennt das ja alles. Ja, mach das. Also haben wir unser Studio gegründet und das ist jetzt bereits 16 Jahre her. Und es ist weiterhin erfolgreich. Ihr werdet weiterhin gebucht? Toll, toll, ja. Also toll, toll, toll. Also wir machen natürlich, vorwiegend machen wir Hörspiele. Und das auch sehr gerne und machen, also Dokumentationen machen wir sehr viele für BBC, für den NDR. Und ja, da bin ich dann, ich mache sehr viel Regie, ich schreibe sehr viele Bücher und ich spreche natürlich auch, ganz klar. Da viele meiner Zuschauer Anime sehr gerne sehen, habe ich auch bei dir nach einer Rolle gesucht. Du sprichst den Vater von Tsubasa Ozora und hast bei die tollen Fußballstars sogar Dialogregie geführt. Wie waren deine Erfahrungen damit? An die Decke. Ja, nonstop von morgens bis abends. Ja, da hatte ich die Dialogregie geführt, hatte den Papa da gesprochen und dann eben auch teilweise die Bücher geschrieben. Und hatte Spaß gemacht, obwohl es ja mit Fußball auch relativ wenig zu tun hatte. Ne? Mhm. Aber es kam damals an. Es kam damals an. Es war der Renner. Das es kommt auch heute noch an. Straßenfeger bei den Kids. Mhm. Was mich eigentlich bis heute wundert. Ne? Mhm. Und heute haben wir eben halt Hörspiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wie Teufelskicker zum Beispiel. Ja, kenne ich. Und die drei Ausrufezeichen, das machen wir bei uns im Studio und das machen wir für Europa. Und das kommt auch sehr, sehr, sehr gut an. Und ganz am Anfang dachte ich auch, na, wer weiß, ob das läuft, und schlug ein wie eine Granate. Ja, bei den tollen Fußballstars ist es jetzt zum Beispiel so, die haben vor kurzem, vor 2 Monaten oder so, die ganze Serie nochmal neu auf Blu-ray rausgebracht zum Beispiel. Also es ist heute auch noch ungeschlagen beliebt. Mein Gott, das ist ja schon so lange her, das ist ja wirklich lange her. Es ist einfach so eine Kultserie, ja, in dem absolut, Anime-Bereich. Absolut. Ach du, da hatten wir schon da gab es ja etliche, ein paar, Mila Superstar. Richtig, Mila Superstar. Ja, und das haben wir damals auch gemacht. Und Heidi, Biene Maya, alle so die ersten Anime. Schlümpfe haben wir natürlich gemacht, wir haben die Schlümpfe synchronisiert. Ach so, okay. Damals die erste Fernsehserie, die Schlümpfe, da war ich Fürchti. Viel Spaß gemacht. Ach du, da kam schon so einiges zusammen. Ja. Du bist ja selbst auch als Schauspieler in verschiedenen Fernsehserien wie Das Traumschiff, Die Schwarzwaldklinik und Großstadtrevier zu sehen. Hilft dir diese Erfahrung denn beim Synchronisieren? Ja, du, natürlich. Ich meine, weißt du, also Schauspieler ist ja der eigentliche Grundberuf. Das ist ja unser eigentlicher Beruf. Und ich denke, du kannst wirklich nur gut synchronisieren, wenn du auch als Schauspieler irgendwo dein Mann stehst. Wie gesagt, es gibt genügend Sprecher, die synchronisieren. Einige sind sehr gut, aber auch nur, weil sie es von klein auf gemacht haben. Andere sind da irgendwie so reingerutscht und sind dann aber auch nur bedingt einsetzbar. Ne? Also jetzt bei irgendwelchen wirklich schwierigen Rollen, wo du Ausbrüche hast, wo du schreien musst, wo du wirklich deine Gefühle auskotzen musst, das können die dann nicht rüberbringen. Mhm. Also da denke ich schon, ist der Beruf des Schauspielers eigentlich eine Voraussetzung. Könntest du dir denn vorstellen, einen komplett anderen Beruf auszuüben? Nein. Nein. Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Okay. Klare Antwort. Ja. Also jetzt ja sowieso nicht mehr, aber auch früher eigentlich nicht, weil ich glaube, solange ich überhaupt zurückdenken kann, wollte ich immer Schauspieler werden. Okay. Oder jedenfalls in diesem Metier was machen und ja. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Ja, also die meisten Studios fragen ja auch, wenn sich jemand vorstellt, es gibt ja genügend, die immer anrufen, hallo, man hat mir gesagt, ich habe eine gute Stimme, damit geht es schon mal los. Wie ist es denn, ich würde gerne mal synchron sprechen. Die meisten stellen sich das so einfach und leicht vor. Ist es eben nicht. Und ich finde schon wichtig, dass, und die meisten Studios sagen das auch, sind sie Schauspieler oder haben sie eine Schauspielausbildung oder haben sie zumindest eine Sprechausbildung, weil das ist die Voraussetzung, ohne dem geht es nicht. Und dann natürlich das nötige Talent, aber wie gesagt, dich nimmt keine Schauspielschule, wenn du kein Talent hast. So. Mhm. Es sei denn ein paar kleine Private, die natürlich auch Geld brauchen, die nehmen manchmal auch Leute auf, die sie lieber nicht aufnehmen sollten. Aber das hast du ja überall. Aber ich finde schon als Grundvoraussetzung, der Beruf des Schauspielers überhaupt. Gibt es zum Abschluss vielleicht noch was, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Nein. Nein, ich habe da eigentlich gar nichts mitzuteilen. Ich finde es immer noch toll, dass es natürlich Leute gibt, die also Kevin James noch über alles lieben. Ich mag ihn ja auch, um Gottes Willen. Sehr, sehr gerne und hoffe einfach nur, dass er noch viele Filme macht, dass er vielleicht auch mal wieder eine gute Serie macht und dass, wie gesagt, vom Anspruch her, dass es vielleicht manchmal so ein bisschen noch ansteigen könnte. Ja. No? die finden eben halt die Filme ganz toll oder ne, so aller Kindsköpfe und so, ist ja auch in Ordnung. Ja. Nur wie gesagt, so mein Ding ist es eben halt nicht. Da muss man eben schauspielen, ne? Ja, eben. Du sagst es. Da hilft der Beruf sehr, ja. Ja, Thomas, damit sind wir schon am Ende angelangt. Ich fand, das war ein sehr unterhaltsames Interview. Sind ein paar viele schöne Geschichten, ja, hast du erzählt. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr lustig. Ich hoffe, euch da draußen geht's genauso. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über positive Bewertungen und natürlich wieder viele eurer Kommentare freuen. Und ja, damit verabschieden wir uns für diese Ausgabe. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Thomas. Sehr gerne und ich grüße auch nochmal alle lieb. Und ja, bleibt Kevin treu, es lohnt sich. Okay. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.